Ist es der Moment, in dem sich alles offenbart? Der Moment, in dem die Wahrheit mich berührt? Ist es der Moment, der mir eine Antwort gibt? Der mir meinen Sinn vor Augen führt? Ich sehe all die Menschen, die Gott mir anvertraut, und ihre Hoffnung hebt mich hoch empor. Das ist meine Bestimmung, jetzt kann ich sie deutlich spüren, und ich habe keine Angst davor. Hier stehe ich in allem, was ich bin. Hier stehe ich vor meinem Schicksal und erkenne mich darin. Hier stehe ich und ein helles Licht durchflutet mich. Jetzt sehe ich klar, das ist mein Leben, das bin ich. Wie durch ein Labyrinth gehe ich seit vielen Jahren und suche nach dem Ausweg zu mir hin. Ich trage eine Maske, nur mein Gesicht zu wahren, um der Welt zu zeigen, wer ich wirklich bin. Jetzt fügen sich die Teile, mein Irrweg findet hier sein Ziel. Es ist viel größer als mein Leben, und ich weiß, dass ich es will. Hier stehe ich in allem, was ich bin. Hier stehe ich vor meinem Schicksal und erkenne mich darin. Hier stehe ich und ein helles Licht durchflutet mich. Jetzt sehe ich klar, das ist mein Leben, das bin ich. Willst du mich wirklich segnen oder zerschmettert mich dein Zorn? Wirst du dich gegen mich erheben? Gott, hast du mich auserkannt? Hier stehe ich in allem, was ich bin. Hier stehe ich vor meinem Schicksal und erkenne mich darin. Hier stehe mein Leben, das bin ich.